Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Johnny. Heimspiel. Somebody in the house say hell yeah. I like that for the people up top. Check this out. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Jani.

Thank you. standing here. Second guess, ready to move.